Tal und Berge im Schnee. Seit 6 Monaten schon. Seit 7. Die Zeit schreitet fort, während wir erzählen. Unsere Zeit, die wir dieser Erzählung widmen, aber auch die tief vergangene Zeit Hans Castorps und seiner Schicksalsgenossen dort oben im Schnee. Und sie zeitigt Veränderungen. Alles war auf dem besten Wege, sich zu erfüllen, wie Hans Castorp es am Faschingstage auf dem Heimwege von Platz zum Zorne Herrn Settembrinis mit raschen Worten vorweggenommen hatte. Nicht gerade, dass schon die Sonnenwende in unmittelbarer Aussicht gewesen wäre, aber Ostern war durch das weiße Tal gezogen. Der April schritt vor, der Blick auf Pfingsten war frei, bald würde der Frühling anbrechen, die Schneeschmelze. Nicht aller Schnee würde schmelzen. Auf den Häuptern im Süden, in den Felsschründen der Rätikonkette im Norden blieb immer da welcher liegen. Von dem zu schweigen, der auch allsommermonatlich einfallen, aber nicht liegen bleiben würde. Doch unbedingt verhieß die Umwälzung des Jahres entscheidende Neuerungen binnen kurzem. Denn seit jener Fasnacht, in der Hans Castorp sich von Frau Chauchat einen Bleistift geliehen, ihr später denselben auch wieder zurückgegeben und auf Wunsch etwas anderes dafür empfangen hatte, eine Erinnerungsgabe, die er in der Tasche trug, waren nun schon 6 Wochen verflossen. Doppelt so viele, als Hans Castorp ursprünglich hatte hier oben bleiben wollen. 6 Wochen verflossen in der Tat seit dem Abend, da Hans Castorp die Bekanntschaft Claudia Chauchats gemacht hatte und dann so viel später auf sein Zimmer zurückgekehrt war, als der dienstfromme Joachim auf das seine. 6 Wochen seit dem folgenden Tage, der Frau Chauchats Abreise gebracht hatte. Ihre Abreise für diesmal, ihre vorläufige Abreise nach Dagestan, ganz östlich über den Kaukasus hinaus. Dass diese Abreise vorläufiger Art nur eine Abreise für diesmal sein solle, dass Frau Chauchat wiederzukehren beabsichtigte, unbestimmt wann, aber dass sie einmal wiederkommen wolle oder auch müsse, des besaß Hans Castorp Versicherungen, direkte und mündliche, die nicht in dem mitgeteilten fremdsprachigen Dialog gefallen war, sondern folglich in die unsererseits wortlose Zwischenzeit, während welcher wir den zeitgebundenen Fluss unserer Erzählung unterbrochen und nur sie die reine Zeit haben walten lassen. Jedenfalls hatte der junge Mann jene Versicherungen und tröstlichen Zusagen erhalten, bevor er auf Nummer 34 zurückgekehrt war. Denn am folgenden Tage hatte er kein Wort mehr mit Frau Chauchat gewechselt, sie kaum gesehen, sie 2-mal von Weitem gesehen, beim Mittagessen, als sie in blauem Tuchrock und weißer Wolljacke unter dem Schmettern der Glastür und lieblich schleichend noch einmal zu Tische gegangen war, wobei ihm das Herz im Halse geschlagen und nur die scharfe Bewachung, die Fräulein Engelhardt ihm zugewandt, ihn gehindert hatte, das Gesicht mit den Händen zu bedecken, und dann nachmittags 3 Uhr bei ihrer Abreise, der er nicht eigentlich beigewohnt, sondern der er von einem Korridorfenster aus, das den Blick auf die Anfahrt gewährte, zugesehen hatte. Der Vorgang hatte sich abgespielt, wie Hans Castorp ihn während seines Aufenthaltes hier oben schon manchmal sich hatte abspielen sehen. Der Schlitten oder Wagen hielt an der Rampe, Kutscher und Hausknecht schnürten die Koffer auf, Sanatoriumsgäste, Freunde dessen, der genesen oder nicht, um zu leben oder zu sterben, die Rückreise ins Flachland antrat, oder auch nur solche, die den Dienst schwänzten, um das Ereignis auf sich wirken zu lassen, versammelten sich vorm Portal. Ein Herr im Gehrock von der Verwaltung, vielleicht sogar die Ärzte, stellten sich ein, und dann kam der Abreisende heraus, strahlenden Angesichtes meist und huldvoll die neugierig Umstehenden und Zurückbleibenden grüßend, mächtig belebt für den Augenblick durch das Abenteuer. Diesmal nun war es Frau Chauchat gewesen, die herausgekommen war, lächelnd, den Arm voller Blumen, in langem, rauem, mit Pelz besetztem Reisemantel und großem Hut, begleitet von Herrn Bouligin, ihrem Landsmann, der ein Stück Weges mit ihr reiste. Auch sie schien freudig erregt, wie jeder Abreisende es war, Nur durch den Lebenswechsel, ganz unabhängig davon, ob man mit ärztlicher Einwilligung reiste oder nur aus verzweifeltem Überdruss auf eigene Gefahr und mit schlechtem Gewissen den Aufenthalt unterbrach. Ihre Wangen waren gerötet, sie plauderte beständig, wahrscheinlich auf Russisch, während man ihre Knie mit einer Pelzdecke umwickelte. Nicht nur Frau Chauchats Landsleute und Tischgenossen, sondern auch zahlreiche andere Gäste waren zur Stelle gewesen. Dr. Krokowski hatte kernig lächelnd seine gelben Zähne im Barte gezeigt. Noch mehr Blumen hatte es gegeben. Die Großtante hatte Konfektchen, wie sie zu sagen pflegte, das heißt russische Marmelade, gespendet. Die Lehrerin hatte dort gestanden, der Mannheimer, dieser in einiger Entfernung, trübe, spähend, und seine leidvollen Augen waren am Hause emporgeglitten, wo sie Hans Castorp am Korridorfenster gewahrt und trübe auf ihm verweilt hatten. Hofrat Behrens hatte sich nicht gezeigt. Offenbar hatte er sich von der Reisenden schon bei anderer privater Gelegenheit verabschiedet. Dann hatten unter dem Winken und Rufen der Umstehenden die Pferde angezogen, und auch Frau Chauchats schräge Augen hatten nun, während die Vorwärtsbewegung des Schlittens ein Zurücksinken ihres Oberkörpers gegen das Polster bewirkt hatte, noch einmal lächelnd die Front des Berghofhauses überflogen und während des Bruchteils einer Sekunde auf Hans Castorps Antlitz verweilt. Bleich war der Zurückbleibende auf sein Zimmer geeilt, in seine Loggia, um den Schlitten von hier aus noch einmal zu sehen, der mit Geklingel die Anfahrtsstraße hinab gegen Dorf hingeglitten war, hatte sich dann in seinen Stuhl geworfen und aus der Brusttasche die Erinnerungsgabe gezogen, das Pfand, das diesmal nicht in bräunlich-roten Holzschnitzeln, sondern in einem dünn gerahmten Plättchen, einer Glasplatte bestand, die man gegen das Licht halten musste, um etwas an ihr zu finden. Clavdias Innenporträt, das ohne Antlitz war, aber das zarte Gebein ihres Oberkörpers von den weichen Formen des Fleisches licht und geisterhaft umgeben, nebst den Organen der Brusthöhle erkennen ließ. Wie oft hatte er es betrachtet und an die Lippen gedrückt, in der Zeit, die seitdem verflossen war, in dem sie Veränderung gezeitigt hatte. Gewöhnung zum Beispiel an ein Leben hier oben in räumlich weiter Abwesenheit Clavdia Chauchats hatte sie gezeitigt, und zwar geschwinder, als man hätte denken sollen. Die hiesige Zeit war ja besonders danach geartet und außerdem zu dem Zwecke organisiert, Gewöhnung zu zeitigen, wenn auch nur Gewöhnung daran, dass man sich nicht gewöhnte. Der klirrende Knall zu Beginn der 5 übergewaltigen Mahlzeiten war nicht mehr zu gewärtigen und trat nicht mehr ein. Anderswo in ungeheurer Entfernung ließ Frau Chauchat nun Türen zufallen. Eine Wesensäußerung, die mit ihrem Dasein, ihrer Krankheit auf ähnliche Art vermengt und verbunden war, wie die Zeit mit den Körpern im Raum. Vielleicht war das ihre Krankheit und nichts weiter. Aber war sie unsichtbar abwesend, so war sie doch zugleich auch unsichtbar anwesend. Für Hans Castorps Sinn, der Genius des Ortes, den er in schlimmer, in ausschreitungsvoll süßer Stunde, in einer Stunde, auf die kein friedliches kleines Lied des Flachlandes passte, erkannt und besessen hatte, und dessen inneres Schattenbild er auf seinem seit 9 Monaten so heftig in Anspruch genommenen Herzen trug. Seit der Faschingsgeselligkeit und Settembrinis bewegtem Abgang aus dem Klaviersalon waltete zwischen Hans Castorp und dem Italiener eine Entfremdung, die auf das schlechte Gewissen des einen sowie auf die tiefe pädagogische Verstimmung des anderen zurückzuführen war und dahin wirkte, dass sie einander mieden und wochenlang kein Wort zwischen ihnen gewechselt wurde. War Hans Castorp noch ein Sorgenkind des Lebens? In Herrn Settembrinis Augen? Nein. Er war wohl ein Aufgegebener in den Augen dessen, der die Moral in der Vernunft und der Tugend suchte. Und Hans Castorp verstockte sich gegen Herrn Settembrini, er zog die Brauen zusammen und warf die Lippen auf, wenn sie einander begegneten. Während Herrn Settembrinis schwarzglänzender Blick mit schweigendem Vorwurf auf ihm ruhte. Dennoch löste diese Verstocktheit sich sofort, als der Literat nach Wochen, wie gesagt, zum ersten Mal wieder das Wort an ihn richtete, wenn auch nur im Vorüberstreifen und in Form mythologischer Anspielungen, zu deren Verständnis abendländische Bildung gehörte. Es war nach dem Dinner, sie trafen in der nicht mehr zufallenden Glastür zusammen. Settembrini sagte, den jungen Mann überholend und von vornherein im Begriff, sich gleich wieder von ihm zu lösen: »Nun, Ingenieur, wie hat der Granatapfel gemundet?« Hans Castorp lächelte erfreut und verwirrt. »Das heißt, wie meinen Sie, Herr Settembrini, Granatapfel? Es gab doch keine. Ich habe nie im Leben, doch einmal habe ich Granatapfelsaft mit Selters getrunken. Es schmeckte zu süßlich.« Der Italiener schon vorüber, wandte den Kopf zurück und artikulierte: »Götter und Sterbliche haben zuweilen das Schattenreich besucht und den Rückweg gefunden. Aber die Unterirdischen wissen, dass wer von den Früchten ihres Reiches kostet, ihnen verfallen bleibt.« Und er ging weiter in seinen ewig hell gewürfelten Hosen und ließ im Rücken Hans Castorp, der durchbohrt sein sollte von so viel Bedeutung und es gewissermaßen auch war, obgleich er ärgerlich erheitert über die Zumutung, es zu sein, vor sich hin murmelte: »Latini, Carducci, Razzi, Mausi, Falli, lass mich in Frieden.« Gleichwohl war er sehr glücklich bewegt über diese erste Anrede, denn trotz der Trophäe, dem makabren Angebinde, das er auf dem Herzen trug, hing er an Herrn Settembrini, legte großes Gewicht auf sein Dasein, und der Gedanke, gänzlich und auf immer von ihm verworfen und aufgegeben zu sein, wäre denn doch beschwerender und schrecklicher für seine Seele gewesen, als das Gefühl des Knaben, der in der Schule nicht mehr in Betracht gekommen war und die Vorteile der Schande genossen hatte, wie Herr Albin. Doch wagte er nicht von seiner Seite das Wort an den Mentor zu richten. Und dieser ließ abermals Wochen vergehen, bis er sich dem Sorgenzügling wieder einmal näherte. Das geschah, als auf den in ewig eintönigem Rhythmus anrollenden Meereswogen der Zeit Ostern herangetrieben war und auf Berghof begangen wurde, wie man alle Etappen und Einschnitte dort aufmerksam beging, um ein ungegliedertes Einerlei zu vermeiden. Beim ersten Frühstück fand jeder Gast neben seinem Gedecke ein Veilchensträußchen, beim zweiten Frühstück erhielt jedermann ein gefärbtes Ei und die festliche Mittagstafel war mit Häschen geschmückt aus Zucker und Schokolade. »Haben Sie je eine Schiffsreise gemacht, Tenente?« »Oder Sie, Ingenieur?« fragte Herr Settembrini, als er nach Tische in der Halle mit seinem Zahnstocher an das Tischchen der Vettern herantrat. Wie die Mehrzahl der Gäste kürzten sie heute den Hauptliegedienst um eine Viertelstunde, indem sie sich hier zu einem Kaffee mit Cognac niedergelassen hatten. »Ich bin erinnert durch diese Häschen, diese gefärbten Eier, an das Leben auf so einem großen Dampfer, bei leerem Horizont seit Wochen in salziger Wüstenei, unter Umständen, deren vollkommene Bequemlichkeit ihre Ungeheuerlichkeit nur oberflächlich vergessen lässt, während in den tieferen Gegenden des Gemütes das Bewusstsein davon als ein geheimes Grauen leise fortnagt. Ich erkenne den Geist wieder, indem man an Bord einer solchen Arche die Feste der Terra Firma pietätvoll andeutet. Es ist das Gedenken von Außerweltlichen. Empfindsame Erinnerung nach dem Kalender. Auf dem Festlande wäre heute Ostern, nicht wahr? Auf dem Festlande begeht man heute Königs Geburtstag. Und wir tun es auch so gut wir können. Wir sind auch Menschen. Ist es nicht so?« Die Vettern stimmten zu. Wahrhaftig, so sei es. Hans Castorp, gerührt von der Anrede und vom schlechten Gewissen gespornt, lobte die Äußerung in hohen Tönen, fand sie geistreich, vorzüglich und schriftstellerisch und redete Herrn Settembrini aus allen Kräften nach dem Munde. Gewiss, nur oberflächlich, ganz wie Herr Settembrini es so plastisch gesagt habe, lasse der Komfort auf dem Ozeansteamer die Umstände und ihre Gewagtheit vergessen. Und es liege, wenn er auf eigene Hand das hinzufügen dürfe, sogar eine gewisse Frivolität und Herausforderung in diesem vollendeten Komfort. Etwas dem Ähnliches, was die Alten Hybris genannt hätten. Sogar die Alten zitierte er aus Gefallsucht. Oder dergleichen wie »Ich bin der König von Babylon«, kurz Frevelhaftes. Auf der anderen Seite aber involviere der Luxus an Bord doch auch einen großen Triumph des Menschengeistes und der Menschenehre, indem er diesen Luxus und Komfort auf die salzigen Schäume hinaustrage und dort kühnlich aufrecht erhalte, setze der Mensch gleichsam den Elementen den Fuß auf den Nacken, den wilden Gewalten, und das involviere den Sieg der menschlichen Zivilisation über das Chaos, wenn er auf eigene Hand diesen Ausdruck gebrauchen dürfe. Herr Settembrini hörte ihm aufmerksam zu, die Füße gekreuzt und die Arme ebenfalls, wobei er sich auf zierliche Art mit dem Zahnstocher den geschwungenen Schnurrbart strich. »Es ist bemerkenswert«, sagte er, »der Mensch tut keine nur einigermaßen gesammelte Äußerung allgemeiner Natur, ohne sich ganz zu verraten, unversehens sein ganzes Ich hineinzulegen, das Grundthema und Urproblem seines Lebens irgendwie im Gleichnis darzustellen. So ist es Ihnen soeben ergangen, Ingenieur. Was Sie da sagten, kam in der Tat aus dem Grunde Ihrer Persönlichkeit. Und auch den zeitlichen Zustand dieser Persönlichkeit drückte es auf dichterische Weise aus. Es ist immer noch der Zustand des Experimentes. Placet experiri, sagte Hans Castorp nickend und lachend mit italienischem C. Sicuro, wenn es sich dabei um die respektable Leidenschaft der Welterprobung handelt und nicht um Liederlichkeit. Sie sprachen von Hybris. Sie bedienten sich dieses Ausdrucks, aber die Hybris der Vernunft gegen die dunklen Gewalten ist höchste Menschlichkeit. Und beschwört sie die Rache neidischer Götter herauf, per esempio, indem die Luxusarche scheitert und senkrecht in die Tiefe geht, so ist das ein Untergang in Ehren. Auch die Tat des Prometheus war Hybris. Und seine Qual am skythischen Felsen gilt uns als heiligstes Martyrium. Wie steht es dagegen um jene andere Hybris, um den Untergang im buhlerischen Experiment mit den Mächten der Wiedervernunft und der Feindschaft gegen das Menschengeschlecht? Hat das Ehre? Kann das Ehre haben? Si o no? Hans Castorp rührte in seinem Tässchen, obgleich nichts mehr darin war. Ingenieur, sagte der Italiener mit dem Kopfe nickend, und seine schwarzen Augen hatten sich sinnend festgesehen, fürchten Sie nicht den Wirbelsturm des zweiten Höllenkreises, der die Fleischessünder prellt und schwenkt, die Unseligen, die die Vernunft der Lust zum Opfer brachten, Gran Dio, wenn ich mir einbilde, wie Sie Kopf über Kopf unter umhergepustet flattern werden, so möchte ich vor Kummer umfallen, wie eine Leiche fällt. Sie lachten, froh, dass er scherzte und Poetisches redete. Aber Settembrini setzte hinzu, am Faschingsabend, beim Wein, Sie erinnern sich, Ingenieur, nahmen Sie gewissermaßen Abschied von mir. Doch es war etwas dem Ähnliches. Nun, heute bin ich an der Reihe. Wie Sie mich hier sehen, meine Herren, bin ich im Begriff, Ihnen Lebewohl zu sagen. Ich verlasse dies Haus. Beide verwunderten sich aufs Höchste. Nicht möglich, das ist nur Scherz, rief Hans Castorp, wie er bei anderer Gelegenheit auch gerufen hatte. Er war fast ebenso erschrocken wie damals. Aber auch Settembrini erwiderte, durchaus nicht. Es ist, wie ich Ihnen sage. Und übrigens trifft Sie diese Nachricht nicht unvorbereitet. Ich habe Ihnen erklärt, dass in dem Augenblick, wo sich meine Hoffnungen in irgendwie absehbarer Zeit in die Welt der Arbeit zurückkehren zu können, als unhaltbar erweisen werde, ich hier meine Zelte abzubrechen und irgendwo im Orte mich für die Dauer einzurichten entschlossen sei. Was wollen Sie nun? Dieser Augenblick ist eingetreten. Ich kann nicht genesen, es ist ausgemacht. Ich kann mein Leben fristen, aber nur hier. Das Urteil, das endgültige Urteil, lautet auf lebenslänglich. Mit der ihm eigenen Aufgeräumtheit hat Hofrat Behrens es mir verkündet. Gut, denn ich ziehe die Folgerungen. Ein Logis ist gemietet. Ich bin im Begriffe, meine geringe irdische Habe, mein literarisches Handwerkszeug, dorthin zu schaffen. Es ist nicht einmal weit von hier. In Dorf. Wir werden einander begegnen. Gewiss, ich werde Sie nicht aus den Augen verlieren. Als Hausgenosse aber habe ich die Ehre, mich von Ihnen zu verabschieden. Su Settembrinis Eröffnung. Am Ostersonntag. Die Vettern hatten sich außerordentlich bewegt darüber gezeigt. Des Längeren noch und wiederholt hatten sie mit dem Literaten über seinen Entschluss gesprochen. Darüber, wie er auch privatim den Kurdienst weiter werde ausüben können, über die Mitnahme und Fortführung ferner der weitläufigen enzyklopädischen Arbeit, die er auf sich genommen, jener Übersicht aller schöngeistigen Meisterwerke unter dem Gesichtspunkt der Leidenskonflikte und ihrer Ausmerzung, endlich auch über sein zukünftiges Quartier im Hause eines Gewürzkrämers, wie Herr Settembrini sich ausdrückte. Der Gewürzkrämer, berichtete er, habe den oberen Teil seines Eigentums an einen böhmischen Damenschneider vermietet, der seinerseits Aftermieter aufnehme. Diese Gespräche also lagen zurück, die Zeit schritt fort und mehr als eine Veränderung hatte sie bereits gezeitigt. Settembrini wohnte wirklich nicht mehr im internationalen Sanatorium Berghof, sondern bei Lukacek, dem Damenschneider, schon seit einigen Wochen. Der April, wie wir sagten, lag schon zu einem guten Teil, zu drei Vierteln im Schatten der Vergangenheit. Noch war es tiefer Winter, gewiss. Im Zimmer hatte man knappe 6 Wärmegrade am Morgen. Draußen war 9-gradige Kälte. Die Tinte im Glase, wenn man es in der Loggia ließ, gefror über Nacht noch immer zu einem Eisklumpen, einem Stück Steinkohle. Aber der Frühling nahte, das wusste man. Am Tage, wenn die Sonne schien, spürte man hier und da bereits eine ganz leise, ganz zarte Ahnung von ihm in der Luft. Die Periode der Schneeschmelze stand in naher Aussicht. Und damit hingen die Veränderungen zusammen, die sich auf Berghof unaufhaltsam vollzogen. Nicht aufzuhalten, selbst durch die Autorität, das lebendige Wort des Hofrats, der in Zimmer und Saal bei jeder Untersuchung, jeder Visite, jeder Mahlzeit das populäre Vorurteil gegen die Schneeschmelze bekämpfte. »Ob es Wintersportsleute seien«, fragte er, »mit denen er es zu tun habe, oder Kranke, Patienten, wozu in aller Welt sie denn Schnee, gefrorenen Schnee brauchten. Eine ungünstige Zeit, die Schneeschmelze? Die allergünstigste sei es. Nachweislich gäbe es im ganzen Tal um diese Zeit verhältnismäßig weniger Bettlägerige als irgendwann sonst im Jahre.« Aber der Hofrat hatte gut reden. Die Voreingenommenheit gegen die Schneeschmelze saß fest in den Köpfen. Der Kurort leerte sich. Wohl möglich, dass es der sich nähernde Frühling war, der den Leuten im Leibe rummorte und sesshafte Leute unruhig und veränderungssüchtig machte. Jedenfalls mehrten die wilden und falschen Abreisen sich auch im Hause Berghof bis zur Bedenklichkeit. Die Zeit zeitigte Veränderungen. Sie hatte das ja immer getan, aber allmählicher. Nicht so auffallend. Der Speisesaal wies Lücken auf, Lücken an allen 7 Tischen. Am guten Russentisch wie am schlechten, an den längs wie an den querstehenden. Nicht gerade, dass dies von der Frequenz des Hauses ein zuverlässiges Bild gegeben hätte. Auch Ankünfte wie jederzeit hatten stattgefunden. Die Zimmer mochten besetzt sein. Aber da handelte es sich eben um Gäste, die durch finalen Zustand in ihrer Freizügigkeit eingeschränkt waren. Im Speisesaal, wie wir sagten, fehlte manch einer dank noch bestehender Freizügigkeit. Manch einer aber tat es sogar auf eine besonders tiefe und hohle Weise, wie Dr. Blumenkohl, der tot war. Immer stärker hatte sein Gesicht den Ausdruck angenommen, als habe er etwas schlecht Schmeckendes im Munde. Dann war er dauernd bettlägerig geworden und dann gestorben. Niemand wusste genau zu sagen, wann. Mit aller gewohnten Rücksicht und Diskretion war die Sache behandelt worden. Eine Lücke. Frau Stör saß neben der Lücke. und sie graute sich vor ihr. Darum siedelte sie an des jungen Ziemsen andere Seite über, an den Platz Miss Robinsons, die als geheilt entlassen worden. Gegenüber der Lehrerin, Hans Castorps linksseitiger Nachbarin, die fest auf ihrem Posten geblieben war. Ganz allein saß sie derzeit an dieser Tischseite. Die übrigen drei Plätze waren frei. Student Rasmussen, der täglich dümmer und schlaffer geworden war, bettlägerig und galt für moribund. Und die Großtante war mit ihrer Nichte und der hochbrüstigen Marussia verreist. Wir sagen verreist, wie alle es sagten, weil ihre Rückkehr in naher Zeit eine ausgemachte Sache war. Zum Herbst schon würden sie wieder eintreffen. War das eine Abreise zu nennen? Wie nah war nicht Sommersonnenwende, wenn erst einmal Pfingsten gewesen war, das vor der Türe stand. Und kam der längste Tag, so ging's ja rapide bergab, auf den Winter zu. Kurzum, die Großtante und Marussia waren beinahe schon wieder da. Und das war gut, denn die lachlustige Marussia war keineswegs ausgeheilt und entgiftet. Und Joachim? Wie stand es mit ihm? War er befreit und erleichtert seitdem? Oder litt seine Seele schwere Entbehrung angesichts der leeren Tischseite? Hing seine ungewohnte und empörerische Ungeduld, seine Drohung, wilde Abreise halten zu wollen, wenn man ihn länger an der Nase führe, mit der Abreise Marussias zusammen? Oder war vielmehr die Tatsache, dass er vorderhand eben doch noch nicht reiste, sondern der hofrätlichen Verherrlichung der Schneeschmelze sein Urli auf jene andere zurückzuführen, dass die hochbusige Marussia nicht ernstlich abgereist, sondern nur etwas verreist war und in 5 kleinsten Teileinheiten hiesiger Zeit wieder eintreffen würde? Ach, das war wohl alles auf einmal der Fall, alles in gleichem Maße. Hans Castorp konnte es sich denken, auch ohne je mit Joachim über die Sache zu sprechen. Denn dessen enthielt er sich ebenso streng, wie Joachim es vermied, den Namen einer anderen, etwas Verreisten zu nennen.